WDR 3 Hörspiel. Im Studio ist Dominik Josic und ich darf Ihnen ganz kurz verraten, was Sie gleich erwartet hier in WDR 3. Große Namen im Hörspiel, das ist der Titel unserer kleinen Serie in dieser Woche. Es geht um Werke von Autoren mit deutschen Allerweltsnamen, wenn Sie so wollen. Ein Stück von Benno Meyer haben wir da gehört oder auch ein Werk von Heiner Müller. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Müller, Hertha Müller, der Literatur-Nobelpreisträgerin von 2009. Ausgezeichnet wurde sie damals für die Intensität der von ihr verfassten Literatur, so haben die Jurymitglieder das erklärt. Und dieser Einschätzung können Sie sich ja gleich auch selbst folgen. In den kommenden 25 Minuten erwartet Sie hier eine Textbildcollage, die tatsächlich am Reißbrett entstanden ist. Ein Bild, festgepinnt und dann folgte der Rest Wort für Wort. Ich wünsche Ihnen dabei gute Unterhaltung. Zeit ist ein spitzer Kreis von Hertha Müller. Kam ein Wind, so frisch wie Milch. Kam ein Wind, so frisch wie Milch, so alt wie Lehm. So alt wie Lehm. Kam ein Wind, so frisch wie Milch, so alt wie Lehm. Wurde anschmiegsam. Kam ein Wind, so frisch wie Milch, so alt wie Lehm, wurde anschmiegsam und sah mich von innen an. Kam ein Wind, so frisch wie Milch, so alt wie Lehm, wurde anschmiegsam und sah mich von innen an. Dann kam so ein Herr mit welker Blume am Revier. Er las von seiner langen Liste unsere Namen. Wie Draht, wie Glas, wie Wolle, wie Spreu, wie Seide, wie Ruß, wie Kreide. Seelenangst machte sich breit, wirbelte körperfrei, wie aus seinem Mund geschneit. In der Stadt hat es 10 Tage weiße Kirschen geschneit, als ob einer nicht plötzlich verschwunden wär in der Zeit. An der Wolke hängt die frei gewordene Brosche der toten Freundin. Es ist eine Kirsche, Rubin mit Gold, bis ein Wind sie holt. Kam ein Wind, so frisch wie Milch, so alt wie Lehm, wurde anschmiegsam und sah mich von innen an. Der Wind kann eine Hose sein, die Dahlie ein Zifferblatt der falschen Zeit, der Mundwinkel verrat, aber Flucht bestimmt keine Kofferfahrt. Siehst ja, wie der Sommer schwimmt. Auf der Hauskante hat sich der Mond dünn gemacht, wie ein Schnabel, der seinen Kuckuck sucht. Mein Koffer längst die Füße fertig. Die Füße nicht. Hier denkt man an Flucht mit der Hand im Gesicht. Auch der Verstand ist wie der Kranich überm Wellblech, weiß und dünngliedrig. 3 Gläser Wasser trinken mich mit nur einer Hand. Ich dachte, dass der Gelbfleck am Straßenende ein Bahnhof sei, der, wenn man weg muss, nie größer ist als der Pfiff im Laub plus minus die Nuss oder das Vogelei. Gleich um die Ecke des Abschieds ist die Nacht zu viert, weil die Erde mit der Bahnhofslaterne und der Himmel mit der Zitrone jongliert. Die Nacht ist von kleinem Wuchs, trägt ihren umarmten Brombeer hierher, völlig plemplem, Die Nacht ist von kleinem Wuchs, trägt ihren umarmten Brombeer hierher, völlig plemplem. Die Nacht ist von kleinem Wuchs, trägt ihren umarmten Brombeer hierher, völlig plemplem, als wäre es die leise Dienstreise quer durch die Schuld von irgendwem. Als wäre es die leise Dienstreise quer durch die Schuld von irgendwem. Als wäre es die leise Dienstreise quer durch die Schuld von irgendwem. Wir hatten nichts vereinbart, nicht mal die einzelne Gegenwart. Nun war es antastbar spät. Jede Uhr hatte zwei Daumen Zeit auswärts gedreht. Wir hatten nichts vereinbart, nicht mal die einzelne Gegenwart. Nicht mal nun war es antastbar spät. Jede Uhr hatte zwei Daumen Zeit auswärts gedreht. Wir hatten nichts vereinbart. Zeit auswärts gedreht. Das Material des Zufalls ist Seide, Draht oder Heu, manchmal auch flüssiges Glas. Doch wer sagt mir, was den Kältesamt am Hals erzeugt? Ich lebe knapp an mir vorbei, als hätte ich drei Hände frei. Kam ein Wind, so frisch wie Milch, so alt wie Lehm, wurde anschmiegsam und sah mich von innen an. Als sich der Tag unter die Häuser bog, erschien ein kopfverdrehtes Hündchen. Das ein Schwarzkissen über die Gegend zog. Als sich der Tag unter die Häuser bog, erschien ein kopfverdrehtes Hündchen, das ein Schwarzkissen über die Gegend zog. Ums Haus zog ein Löffel aus Aluminium. Die Zeit war voll und Mutter löffelte an ihren Jahren und wusste nicht, wie sie gewesen waren. Fleckig, mit feinen Haaren und über 20 Beinen, glaube ich. Aber das war die Aprikosenraupe. Kam so ein verbogener Idiot, zog aus seinem Täschchen den Vortrag und sprach vom Todsein, als wäre man danach ein Insekt im Bernstein oder Schleierkrautdesign. kam der Mischkönig, nahm ich mit. Er lachte wie ein Truthahnbelt. Sein Blick war nahe Kohle und weiter Schnee mit bisschen Bluterguss. Ich ging in die Wortfalle. Draußen lief, wie alle Tage, der Staub hinter dem Bus. Bus, dem, hinter, Staub, der, Tage, alle, wie, lief, draußen, Wortfalle, die, in, ging, ich, Bluterguss, bisschen, mit, Schnee, weiter, und, Kohle, nahe, war, Blick, sein, Belt, Truthahn, ein, wie, lachte, er, mit, mich, nahm, Mischkulnik, der, kam, nahm, wie, sein, und, bisschen, Staub, hinter, alle, draußen, in, Bluterguss, weiter, ein, Blick, mich, der, Mischkulnik, mit, Truthahn, nahe, Schnee, ich, die, lief, Tage, dem, Bus, der, wie, Wortfalle, ging, mit, Kohle, Belt, Mischkulnik, er, Belt, war, nahe, weiter, Schnee, Bluterguss, ich, ging, in, die, Wortfalle, draußen, lief, wie, alle, Tage, der, Staub, hinter, dem, Bus, kam, der, Mischkulnik, nahm, mich, mit, er, lachte, wie, ein, Truthahn, Belt, sein, Blick, war, nahe, Kohle, und, weiter, Schnee mit bisschen Bluterguss. Ich ging in die Wortfalle. Draußen lief wie alle Tage der Staub hinter dem Bus. Der Hund wird den Sommerstaub ziehen. Und das Zwergpferd wird bellen. Und die Zeit wird gaffen. Und die Hälfte der Lage in Frage stellen. Und die Zeit wird gaffen und die Hälfte der Lage in Frage stellen. Und? Der Hund wird den Sommerstaub ziehen. Und das Zwergpferd wird bellen. Und die Zeit wird gaffen. Und die Hälfte der Lage in Frage stellen. Und? Der Hund wird den Sommerstaub ziehen und das Zwergpferd wird bellen. Und? Der Hund wird den Sommerstaub ziehen und das Zwergpferd wird bellen. Und die Zeit wird gaffen und die Hälfte der Lage in Frage stellen. Und? Der Sommer hatte seinen Saal aus Gras. Es wuchs jedem bis zum Hals. Der müde Mann sagte, wegen der vielen Ameisen, die mit den Toten Schach spielen. Ich fragte, ist es vielleicht nur zum Schein? Er wurde nachdenklich und sagte, nein, das muss einfach wirklich wie Mittagsstille Sandhandel aus Wind und Salzwasser um die Pupille sein. Ein wenig schräg spiegelte sich unser Herrscher in seiner Kiste aus kugelsicherem Glas. Wir hatten den 20. Sommer am Hals und Augen wie geschluckte Milch. Vielleicht nicht einmal das. Die Birken hatten weiße Strümpfe an, das Laub smaragd und heimwehkrank gezackt, Wolken zogen wie Matrosen in den selbstgewissen Sommer. Und diese wilde Angst, als hätten Hunde mir von innen in den Hals gebissen. Welchem verschwundenen Sommer gehörte der rötliche Hund? Groß wie ein Kind, war in sich gar nicht drin, trug seine Schnauze wie eine Brosche aus Bernstein vorbei. Und der Asphalt bellte für ihn. Welchem verschwundenen Sommer gehörte der rötliche Hund? Groß wie ein Kind, war in sich gar nicht drin, trug seine Schnauze wie eine Brosche aus Bernstein vorbei. Und der Asphalt bellte für ihn. Kam ein Wind, so frisch wie Milch, so alt wie Lehm, wurde anschmiegsam und sah mich von innen an. Zeitweise kroch das Schlüsselloch die Tür hoch. Es war eine karierte Ameise. Zeitweise kroch das Schlüsselloch die Tür hoch. Es war eine karierte Ameise. Das Chamäleon und der Keksspion spielten hinter meinen Schläfen Schach. Und in der Leitung sprach der Jalousiendirigent mit dem Etageningenieur. Viele Familien, sagte er, heizen mit Zement. Ab Oktober wird der Himmel schwer. Und aus dem schwarzen Ärmel wählten wir zum Schirmherrschaf, den plissierten Schneider. Er lächelte wie Zellophan. Dann ging die Sitzung weiter. Aus dem Nichts erschien das helle Reh. Auf seinem Kopf ein Turm. Die Wand ganz aus Glas. Und in dem Turm stand ein Seegeneral. Er hat zum Gruß auf einmal den Fuß über die Mütze gehoben und dabei mit dem großen Zeh zweckfrei einen gelben Vorhang auf und zugezogen. Im Zimmer nebenan wohnte der Himmel. Ab und zu hing er wie ein zentrales Hemd am Draht. Dann ging ich im Rehschuh. Er gehörte dem Staat. Selbst das Reh mit den seidenen Augen und aufrechten Kämmen ist nur ein tastendes Möbel im Schnee. Was ist los? Fragte ich. Was ist los? Wozu schreibst du ich mit einem Kreis? Er sagte, ich spreche es auch so aus. Leute wie du hören es nie heraus. Was ist los? Fragte ich. Was ist los? Unter der Kopfhaut treibt Laub und das Schönherz mischt Gift. Ach, wie exakt der gleitende Zeiger im Blick die Wachsseite der Schläfen trifft. Ich habe hier kahle Wolkenhälse mit rosa Unterlippen, kalte Hundepelze und zarte Schneeschmelze, die schicke ich dir. Kam ein Wind, so frisch wie Milch, so alt wie Lehm, wurde anschmiegsam und sah mich von innen an. Komme ich zur Nachbarin? Frage, ob ich störe. Sie lächelt kalt wie Niemandsland, färbt sich gerade russisch blond und sonnt sich vor der Backröhre. Der tote Fremde schraubt oben in der Wolke seinen Fuß ab und spielt damit Trompete. Wenn hier mal was Schönes passiert, erklärt jede Kartenlegerin, dass der Glücksfall in der Manier freier Vögel nur dann durch die Gegend zieht, wenn er geschieht. Anton sagt, es gibt das Schwülstige. Anton sagt, es gibt das Schwülstige, das Sprunghafte. Anton sagt, es gibt das Schwülstige, das Sprunghafte und das flackernde Glück. Je nach Dauer, wie ein Pferde-, Hunde- oder Pfauenfurz. und alle drei Stereotypen haben blaue Unterlippen. Der Fremde verzog das Gesicht und fragte, was heißt zufällig? Ich sagte, in Ihrem Fall weiß ich es leider nicht. Er sagte, Sie verziehen doch das Gesicht. Ich sagte, ich doch nicht. Unser Leben war kompliziert, in 7 Arten nach Sparten sortiert. Deswegen hat die Rache aus Samt, die man nicht sieht, mich mehr als die Mütze des Staats ruiniert. Wessen Illusion ist dieser Gegenstand aus Brennnesseln, Milizmützen und Beton? Mir läuft das Land davon. Wenn die Schweigewatte schwer wie mein Mantel wiegt, rede ich und rede, bis die große Wahrheit wiederum in der Zierknotung der Kleinen tickt. Kam ein Wind, so frisch wie Milch, so alt wie Lehm, wurde anschmiegsam und sah mich von innen an. Wenn die Schweigewatte schwer wie mein Mantel wiegt, rede ich und rede, bis die große Wahrheit wiederum in der Zierknotung der Kleinen tickt. Das, was man sprach, zerbrach still oder laut wie eine Eishaut. Im Verdacht erschien das rote Pferd. Sein Herzschlag rasselte in einem selbst wie eine Erbsenschote. Das, was man sprach, zerbrach still oder laut wie eine Eishaut. Im Verdacht erschien das rote Pferd. Sein Herzschlag rasselte in einem selbst wie zerbrach still oder laut wie eine Eishaut. Im Verdacht erschien das rote Pferd. Sein Herzschlag rasselte in einem selbst wie eine Erbsenschote. Was man sprach, zerbrach still oder laut wie eine Eishaut. Im Verdacht erschien das rote Pferd. Sein Herzschlag rasselte in einem selbst. Oder laut wie eine Eishaut erschien das rote Pferd. Sein Herzschlag rasselte in einem selbst wie eine Erbsenschote. Zerbrach still oder laut wie eine Eishaut erschien das rote Pferd, rasselte wie eine Eishaut. Sein Herzschlag rasselte in einem selbst wie eine Erbsenschote. Still oder laut wie eine Eishaut. Sein Herzschlag rasselte in einem selbst wie eine Eishaut. Im Verdacht erschien das rote Pferd, zerbrach still oder laut. Sein Herzschlag, was man sprach, in einem selbst zerbrach. Land wie eine dünne Brotscheibe. Ich sollte fort von hier und bleibe. Zeit ist ein spitzer Kreis, ich weiß. Zeit ist ein spitzer Kreis von Hertha Müller. Stimmen: Michael Lenz, Hertha Müller. Realisation: Michael Lenz. Ton und Technik: Josuel Teegarten, Susanne Herzig. Produktion Bayerischer Rundfunk 2014.